As you heard, we're just back from Liberia. Also wie ihr gehört habt, wir sind gerade aus Liberia wiedergekommen. The trip was so far beyond my expectation that I cannot contain it. Diese Missionsreise ist so weit jenseits meiner Vorstellung gewesen. Ich kann es also gar nicht irgendwie ausdrücken. After everyone was asleep at night and the generator was turned off. Also nachdem jeder dann ins Bett gegangen ist und auch und der Generator dann aus war. I'd go outside and just lift my hands to the sky. Bin ich rausgegangen, habe meine Hände zum Himmel gehoben. Under the African stars. Da unter den Sternen in Afrika. And I'd just cry. Und hatte Tränen in den Augen. I was so incredibly happy. Ich war einfach unglaublich glücklich. For such an opportunity to serve God. Für so eine Gelegenheit, Gott zu dienen. I want to thank you for your prayers. Ich möchte euch danken für eure Gebete. They made all the difference in the world. Die haben einfach diesen riesen Unterschied gemacht. Das kann man sich absolutely gar nicht vorstellen. We were so covered with prayer. Wir sind so durch Gebet bedeckt gewesen. There were so many miracles that were happening. Es geschahen so viele Wunder. You just knew that it's because the saints are praying. Man konnte einfach das spüren und wissen, dass es deswegen war, weil die Heiligen so gebetet haben. Is anyone from the team here? Can you guys stand up? Könnt ihr aufstehen? And, I'm going to tell you a story tonight and we're going to switch people in. Ich werde eine Geschichte erzählen und es werden dann nacheinander einzelne Leute hier auch mitsprechen. I was talking this morning. Ich habe heute Morgen gesprochen. But I went home sad. Ich bin aber irgendwie nach Hause gegangen, etwas traurig. Because I only expressed about 3%. Weil ich vielleicht nur 3% irgendwie ausdrücken konnte. Really, I mean, I was like, wow. I mean, it would take us 20 hours maybe to express all that's in our heart. Das würde Stunden dauern, vielleicht 20 Stunden, um all das auszudrücken, was uns im Herzen liegt. We just gave you a very small taste tonight. It's very, very small. Oh, und wir wollen euch einfach nur einen ganz kleinen Geschmack von dem geben. I pray that the Holy Spirit would take it and multiply what you see tonight. Aber ich bitte darum, dass der Heilige Geist es einfach nehmen möge und es einfach vermehren würde unter euch. This is our church vision. Und das ist unsere Gemeindevision. We are now welded. We are welded to Liberia. Wir sind mit Liberia einfach zusammen geschmiedet oder geschweißt. Yeah, it's inseparable. Untrennbar. If you don't like Liberia, then you're not going to like our church. Wenn du Liberia nicht magst, dann magst du auch unsere Gemeinde nicht. So, I'm going to begin and I'm going to bring the others in. Also ich werde anfangen und nach jeden da hereinholen. Tonight you'll just hear from myself, Michi, Izzy and Rob. Heute Abend werdet ihr von Pastor Rob, Michi, Izzy und Rob next hören. Week we'll bring others in. Und nächste Woche werden wir noch weitere besprechen können dazu. Okay, shall we pray? Are you ready? Seid ihr bereit? Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. I pray. Darum bitten wir. And I pray that the Holy Spirit would take them and multiply them a thousandfold. Und ich bitte, dass der Heilige Geist sie nehmen möge und sie vermehren möge einfach tausendfach. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we left last Monday. Am letzten Montag sind wir abgeflogen. We flew to Monrovia. Sind nach Monrovia geflogen. On the way there in the airplane, I felt like really oppressed a little bit. Auf dem Weg dorthin nach Monrovia im Flugzeug habe ich mich irgendwie ein bisschen, als wenn ich da deprimiert würde. It's exactly 25 years after we, Mary and I came. Es sind genau 25 Jahre nachdem Mary und ich hierher gekommen sind. This is the first Sunday in the next 25 years. Und das war der erste Sonntag in diesen. Dies ist der erste Sonntag in den nächsten 25 Jahren. And I felt the same way in the airplane that I did when I first came and I laid on the floor. That night I slept. Das war das erste Mal, das war genauso, habe ich mich gefühlt, als das erste Mal hierher kam. Ich musste mich niederlegen. I said to myself 25 years ago, what have I done? Und vor 25 Jahren sagte ich mir einfach nur, was habe ich da gemacht? And on the plane I said, what have I done? Und genauso im Flugzeug. Was habe ich da nur gemacht? Dennis had said we probably won't build the building. Und Dennis hat gesagt, vielleicht werden wir das Gebäude nicht bauen können. Because the money's late. Weil das Geld zu spät gekommen and ist. And people ask me, what are we going to do there? And it's like. Leute haben mich gefragt, ja, was werden wir jetzt dort machen? We'll be busy. Just trust me. Also vertraut mir, wir werden uns da schon beschäftigen. And I prayed and I said, God, my expectation is yours. Und ich habe gebetet und gesagt, meine Erwartung ist deine. So we got there Monday night. Am Montagabend sind wir angekommen. And my first wow experience. Und mein erstes Aha-Erlebnis. Wow. Was that Dennis said the building, we're definitely doing the building. Dennis sagt da, wir werden ganz sicher das Gebäude machen. I was like, yes. Ja, amen. The next day was Tuesday. Am Dienstag dann der nächste Tag. And I had my second incredible wow experience. Dann hatte ich mein zweites Wow-Erlebnis. When Rob and I were there last time with Brian. Rob und ich und Brian waren damals last Jahr. March. Letzten Mal. Rob and I so wanted to buy a piece of property. Wir wollten so gerne da ein Stück Grund kaufen. So we could set up a headquarters. Auch dass wir da eine Missionsbasis aufbauen können. So we wrote to Dennis and told him this. Und wir haben den Dennis angeschrieben, haben ihm das gesagt. And Dennis had a little secret for us when we got there. Und er hat ein kleines Geheimnis für uns, als wir dort ankamen. And he took us for a ride. Er hat uns dann mit auf eine Fahrt genommen. And he showed us a piece of property. Und hat uns dazu einen Grund gezeigt. We cannot legally buy property. Also legalerweise können wir hier von hier nichts verkaufen. Aber ihr könnt das kaufen durch mich, sagte er. 25 acres of land. 25 Hektar. 2 kilometers from Monrovia's new university. Etwa 2 Kilometer entfernt von der neuen Universität von Monrovia. That the Chinese government is building for them. Was die chinesische Regierung dafür sie baut. 25 acres is 25 football fields, 25 also soccer fields. 25 Hektar, das sind ungefähr 25 Fußballfelder. For 5,000 Euro. Für 5,000 Euro. It's prime property. Das ist einfach wirklich beste Lage. We can build a camp. Wir können dort einen Campus bauen. Bible college. Eine Bibelschule, Training Center, ein Trainingszentrum, K-12 High School, eine Schule mit Gymnasium, with dormitories, auch Internatsmöglichkeiten, for not a lot of money. Und das kann alles ganz günstig laufen. That's und das like, wird die Zukunft like, sein. That's like 2 years from now. Vielleicht in 2 Jahren. In 2 Jahren. And, Amen. I just thought, okay, this is it. I'm going home. I'm done. This is the whole trip for me. That's it. Ich habe gedacht, das ist jetzt, kann schon gehen. On the first day, bingo. Am ersten Tag, bingo. I thought, okay, you guys go on and I'll just go home. Also okay, ihr könnt jetzt hier weitermachen. Because it's not going to get any better than this. Das kann ja gar nicht besser werden als das. But it was only the beginning. Aber das war nur der Anfang. And every day was greater than the day before. Und jeder Tag war großartiger als der Tag zuvor. The first challenge I had was I had a fever on the first day. Die erste Herausforderung, die ich hatte, war, ich hatte einen Fieber bekommen am ersten Tag. Ach, Dr. Ossie had given me good fever medicine. Aber Dr. Ossie hat mir da gute Fiebermedizin gegeben. 2 days it was gone. Und innerhalb von 2 Tagen war es weg. We drove up to Konya. Wir sind nach Konya gefahren. This is Dennis Agri. Das ist Dennis Agri. He is the founder of CRCA. Und das ist der Gründer von CRCA. Christian Revival Church Association. Das steht für christliche Erweckungsgemeinde oder Kirchenorganisation. He has 52 pastors under his charge. Er hat 52 Pastoren unter seiner Leitung. He's the missions director. Er ist der Missionsleiter. This is Vinia. They just got married. Das ist Vinia. Seine Frau she was gerade geheiratet. An American missionary to Liberia and then Dennis snagged her. Es war eine Missionarin nach Liberia und Dennis hat. He just got her. Er hat sie einfach zack. She was working in Konya and Dennis was spending a lot of time in Konya all of a sudden. Sie hat in Konya gearbeitet und irgendwie hat Dennis da auch sehr viel Zeit verbracht. And they just got married. She's really awesome. Und sie ist einfach so erstaunlich. Okay, let's go further. This is Winston. Das ist Winston. This guy is such an evangelist. Er ist so ein unglaublicher Evangelist. I mean, you don't even know what an evangelist is until you see this guy. Also ich habe noch nie einen Evangelisten gesehen, wenn du noch einen nicht gesehen hast. He would be good in the military as a drill sergeant. Er wäre gut im Militär als Trainingsoffizier. Dennis has founded 32 churches in Liberia. Dennis hat 32 Gemeinden in Liberia gegründet. And he's built 18 buildings already. Und er hat bereits 18 Gebäude gebaut. And now we're building 2 more, that will be 20. Und dann sind es jetzt 2 weitere, dann wären es dann 20. This is our team. Und da könnt ihr auch unser Team sehen. This is Africa. Da könnt ihr Afrika and sehen. You see Liberia off in West Africa. Da in Westafrika können Liberia sehen, rot. Liberia is just south of the 1040 window. Liberia passt genau noch rein in das 1040-Fenster. It's just below it. Es ist ganz leicht drunter. It's just exactly under it. Direkt an der Grenze drunter. And I'll show you what the 1040 window is. Zeig euch das 1040. 60% of the world's population lives between the 10th latitude line and the 40th north latitude. 60%. 60% der Bevölkerung lebt praktisch zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad. Mainly unevangelized. Und das ist ein Gebiet, was also größtenteils nicht evangelisiert ist. From West Africa, you have atheism. Westafrika gibt es Atheismus. Animismus. You have Islam. Islam. Hinduismus. Buddhism. Und Buddhismus. This is where most of the 500 Christians a day are martyred. Das sind diese Plätze, an denen größtenteils eben diese 500 Märtyrer pro Tag sterben. We have to penetrate the 1040 window. Wir müssen das 1040 Fenster einfach durchdringen. I talked about that a few weeks ago. Und darüber habe ich bereits gesprochen vor ein paar Wochen. Monrovia is right on the Atlantic Ocean. Aber Monrovia an der Küste. We're going up into what's called the Lofa Valley. Und wir fahren dann hin. I'm sorry, the Lofa County. Was sich in ein Gebiet, was sich nennt Lofa Gebiet. You see that northern part? Just make a circle around that whole northern part. Wenn du einen Kreis machen würdest im gesamten Norden. That's Lofa County. Und das Gebiet nennt sich Lofa Region. An awakening is beginning in Lofa County. Und da beginnt einfach eine Erweckung in Lofa. And we are right in the middle of it. Und wir sind da einfach mittendrin. Incredible. Es ist einfach unglaublich. And this whole valley has not been touched by anybody. Und dieses ganze Tal ist von niemandem bisher angerührt worden. Because it's a stronghold of witchcraft. Weil es einfach eine Festung ist für Zauberei und Hexerei. Liberians are afraid to go there. Die Liberianer haben selbst Angst, dorthin zu gehen. They're afraid of being captured and sacrificed. Sie haben Angst davor, irgendwie gefangen genommen zu werden und vielleicht geopfert zu werden. Malawi, where we went last March, wo wir letzten März hingegangen sind. 1 year ago, they received Christ. Vor einem Jahr haben die Christus erst empfangen. There's about 100 people in Malawi that have given their hearts to Christ. Es gibt etwa 100 Menschen in Malawi, die Christus empfangen haben. Konya is the mother church. Konya ist die Muttergemeinde. There's about 1,000 believers now in this area. Und in dem Bereich gibt es jetzt etwa 1,000 Gläubige. And they work together. Und die arbeiten wirklich zusammen. And when something happens, there's a need in one village, they come and they work. Und wenn da irgendetwas geschieht, es irgendwie ein Bedürfnis, eine Not gibt in einem Dorf, dann kommen sie, um da zu helfen. I'm going to show you how Konya and Malawi are going to affect this entire region. Und werde ich euch jetzt zeigen, wie Konya und Malawi diese ganze Region beeinflussen werden. And how this region can affect all of West Africa. Und wie diese Region einfach den gesamten Westen von Afrika einfach beeinflussen kann. This is so big. It's so gigantic. It cannot be put into words. Es ist einfach so riesig, so gigantisch. Man kann das nicht in Worte fassen. And we are right in the middle of it. Und wir sind direkt in der Mitte. We are right on the cutting edge. Wir sind direkt am Rand, da wo die Schneide ist. We have been receiving gifts from chiefs of villages. Wir haben da Geschenke empfangen, Gaben von verschiedenen Dorfältesten und Häuptlingen. Now watch, see this area here to the west. Könnt ihr da diesen Bereich sehen im Westen? Between the two rivers. Zwischen den beiden Flüssen. There's 16 villages there that are untouched. Da gibt es 16 Dörfer, die sind völlig unberührt. Completely unevangelized. Noch nie evangelisiert worden. Dennis is going there in May. Der Dennis wird dort im Mai hingehen. And he's going there in November. Und noch mal im November. I promised him 6 people would go with him. Und ich habe ihm versprochen, dass 6 Leute mit ihm mitgehen werden. Maybe you're one of them. Vielleicht bist du einer von ihnen. You got to be an athlete. Du musst irgendwo athletisch sein. You're going to walk about 8 hours into the jungle. Da werden wir 8 Stunden in den Dschungel gehen. You're going to show the Jesus film. Wir werden den Jesus-Film zeigen. You're going to talk to people. You're going to love them. Wir werden mit Menschen sprechen, werden you're sie lieben. Hug their kids. Wir werden sie einfach umarmen. You're going to pack up. You're going to go to another village 2 hours away. Wir werden zusammenpacken und weitergehen in ein nächstes Dorf. You're going to go to as many villages as possible. Da gibt es ganze Reihe von Dörfern. Wir werden so viele erreichen wollen wie möglich. They've never seen a white person. Sie haben noch nie eine weiße Person gesehen. Some of the kids were yelling as we were driving by. They were going babu, babu, babu, babu. Einige Kinder haben immer gerufen, geschrien, wenn wir vorbeigefahren sind. Babu, babu, I said, babu. I said to Dennis, what's babu? Ich fragte Dennis, was ist babu? That's Guinea for white man. Das ist Guineisch für einen Weißer. So I was reaching my hand out. Also habe ich meine Hand rausgehalten. I was touching the kids and as we were driving by. Wenn wir vorbeigefahren sind. And then they were yelling something else. Dann haben sie noch etwas gerufen. And I said, what are they saying now? Was sagen sie jetzt? And he said, the kids yelling, I touched the hand of the white man. Ich habe die Hand von einem Weißen berührt. These people are our family. Diese Menschen sind unsere Familie. They are our family. Sie sind unsere Familie. We have been given gifts of honor by the chiefs. Uns sind Ehrengeschenke überreicht worden von den Dorfhäuptlingen. Okay, maybe you want to be on that team. Und vielleicht wollt ihr in diesem Team sein. Raise the money. Das Geld dafür sammeln. And change an area for Jesus. Und einfach ein Gebiet für Jesus total verwandeln. We need 6 people who are strong. Wir brauchen 6 Leute, die stark sind. Who are athletic. Die sportlich sind. Who love evangelism. Und die Evangelisation lieben. Don't have to be evangelists, but you can work the equipment. Du musst nicht ein Evangelist sein, aber du kannst einfach mit dem ganzen Gerätschaften okay. Da helfen. Isn't that incredible? That's unbelievable. Das ist einfach unglaublich. Okay, be praying about. Maybe you're one of those six people. Betet darüber. Vielleicht seid ihr einer von diesen sechs Leuten. Okay, day three. Tag drei. We go to Konya. All right. Wir gehen nach Konya. Okay, we get to Konya and we have another thing here, a little bit about Konya. Wir kommen nach Konya, da haben wir etwas weiteres zu zeigen. Maybe you saw one of the prayer cards. Vielleicht habt ihr eine von den Gebetskarten gesehen. And you recognize this girl. Und da erkennt ihr vielleicht dieses Mädchen. This girl's on the prayer card. Das Mädchen ist da auf der Gebetskarte drauf. And that's her. Das ist sie. And she has a little friend. Und sie hat einen kleinen Freund. Rob's biggest fear was being bit on the finger. Die größte Furcht von Rob war, dass er da vielleicht in den Finger gebissen werden könnte. Okay, we spent the night in Konya. Da wir eine Nacht, einen Abend in Konya verbracht. Absolutely, the 9 hours was very. We were all tired. Also die 9 Stunden, die waren also sehr, sehr heftig. I think we had sehr, sehr müde. Porcupine that night, did we not? Something like that. I don't know what it was. Pumpkin. Und dann haben wir Pumpkin Kürbis gegessen. Okay, we got there. And we stayed overnight. The secret satanic society was already at work outside in the night. Wir haben dort übernachtet und man stellt dann fest, dass diese satanische Geheimgesellschaft bereits in der Nacht am Werken war. We really need to pray and keep praying. Und wir müssen wirklich beten. Wir mussten beten. Because the Christians are a minority and the secret society fears being exposed. Also die Christen sind noch in der Minderheit, aber die Geheimgesellschaft versucht dagegen zu wirken und da werden dann Ängste wach und solche Dinge. On day four, am vierten Tag, that was Thursday, das war am Donnerstag, the team got a tour of the agricultural projects in Konya. Da hatten wir dann eine Fahrt gemacht und wir konnten dann die verschiedenen landwirtschaftlichen Projekte uns anschauen, die es da in Konya gab. Little did I know, aber wusste gar nicht, that Festus, dass Festus ja is an agricultural scientist. Dass er ein Agrarwissenschaftler ist. No idea. Ein Fachmann für diese Dinge. I will say to him later, Festus, I don't even know who you are. Festus sagte ich nur, ich weiß eigentlich gar nicht, Festus, wer du bist. Festus, he works for the Austrian government. Festus arbeitet für die österreichische für eine Regierung. He was studying everything. Er hat dann alles ganz genau studiert. Like a scientist. Wie ein Wissenschaftler. He has a proposal. Festus hat einen Vorschlag. To turn all of Lofa County into the bread basket of Africa. Das Gebiet von Lofa einfach zum Butterkribbe für Afrika zu machen. And without a lot of money. Und das geht sehr einfach, ohne große Geld. A self-sustaining thing. Das wäre eine Sache, die sich einfach entwickelt, aus sich heraus und selbst erhält. They are importing things that they have right there. Die können da Dinge importieren, die es direkt dort gibt. And Festus was pointing it all out. Der Festus hat es alles schon genau ausgedacht. So after that we left for Malawi. Und dann von dort fuhren wir weiter nach Malawi. The weather was perfect. Das Wetter war einfach perfekt. And when we got to Malawi, the elders of the village were waiting on the path to greet us one by one by one. Als wir nach Malawi kamen, da warteten schon die Ältesten des Dorfes auf uns, um jeden einzelnen von uns persönlich zu begrüßen. I'm going to show you one more clip of the new building. Und ich zeige euch noch einen kleinen Clip von dem neuen Gebäude. And this building is built where the woman's satanic garden was. Dieses Gebäude ist genau dort gebaut worden, wo früher der satanische Garten für Frauen okay. war. Das haben wir letztes Mal gebaut. I'm a little tired. Ich bin ein bisschen müde. I'm really tired. This sits right on the top of the mountain. Da mitten oben auf dem Hügel. Is this not cool? This is unbelievable. Schau euch das an, wie super das ist. Mickey. These are the elders. Das sind die Dorfältesten. They came down, they humbled themselves. They're so amazing. Sind heruntergekommen extra für uns. Sie haben sich dazu einfach demütigt und so erstaunlich. Okay. Ich habe beim letzten Mal gebaut, schau mal. Now I'm going to give the mic over to Rob Soprano. Und ich gebe jetzt einfach das Mikrofon an Rob Soprano. Hey guys. Hallo. Wow, the trip was amazing. Also diese Reise war einfach unglaublich. It was Malachi 1:5, the whole thing. Es war Malachi 1:5. Like Pastor Rob said, every day kept getting better. It was above and beyond what we could have ever asked for. Pastor Rob gesagt hat, jeder Tag ist immer besser geworden. Es war einfach jenseits unserer Vorstellungen. I'm just going to tell you what touched me the most about the trip real quick. Und ich will jetzt kurz erzählen, was mich am meisten berührt hat jetzt an dieser Reise. Who remembers Yama? Wer erinnert sich noch an die Yama? That's a good number. Das sind viele. If you don't remember, she was my little baby from last year's trip. Und wenn ihr euch nicht daran erinnert, sie war einfach dieses kleine Kind, was mir ans Herz gewachsen ist bei der letzten Fahrt. I completely fell in love. We completely fell in love with her. Aber wir haben uns einfach total verliebt in sie. 2 weeks before this trip, aber zwei Wochen vor dieser Reise, we found out she died. Haben wir gehört, dass sie verstorben ist. And that killed me. And I was planning the whole time to show Izzy to Yama to introduce them. Und das hat mich total getroffen. Ich habe die ganze Zeit einfach nur dran gedacht. Ich wollte ja eigentlich der Izzy sie vorstellen. And that was really one of the main reasons I was going back. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich zurückgegangen bin. I was really crushed, you know. Ich war einfach wirklich am Boden zerstört. Pastor Rob asked me to share last Sunday, the Sunday before we left. Und Pastor Rob hat mich ja gebeten, bevor wir gefahren sind, dass ich ein bisschen auch was spreche, dass ich predige. But I couldn't do it. Aber es war gar nicht richtig möglich. Because I wanted to first go there and see if she really died. Und ich wollte einfach hin und wirklich schauen, ob sie wirklich verstorben war. I wanted to see with my own eyes. Maybe it was another girl, I thought. Ich wollte mit eigenen Augen einfach sehen oder wissen, vielleicht war es ein anderes Mädchen. I just prayed every day, God, I'm going to get up there and see her face. Und ich habe irgendwie jemand gebeten, ich habe gesagt, Gott, ich möchte einfach raufen, möchte ihr Gesicht sehen. So we started walking up the hill to Malawi. Und sind wir hinaufgegangen, diesen Hügel rauf zu nach Malawi. We got up there and wir kamen dann oben an. As you saw, the elders were waiting. Und wie ihr bereits gesehen habt, die Ältesten haben auf uns gewartet. But there was also one other man waiting. Aber es gab noch einen weiteren Mann, der wartete dort. And it was her father. Es war ihr Vater. And last year her father had asked me to adopt her. Im letzten Jahr hatte ihr Vater mich gebeten, dass wir sie noch adoptieren würden. As soon as I saw her father, as soon as I saw him. Und sobald ich den Vater sah, he just broke. Ist er einfach gebrochen in Tränen. He took me like this. Er hat mich so genommen. And he cried and cried. Und er hat geweint und geweint. We walked over to the church. Und wir sind noch rübergegangen hin zur Gemeinde. And we were both just crying. Und wir haben nur geweint. There was nothing I could say to him. Da gab es nichts, was ich ihm sagen konnte. First, because we don't speak the same language. Zunächst, wir sprechen ja gar nicht die gleiche Sprache. Second, because what do you say? Und zweitens, selbst wenn, was hättest du sagen sollen? All I could do was cry with him. Alles, was ich tun konnte, war einfach nur mit ihm weinen. And I just want to show you a quick clip of the only thing we could do was show him pictures of Yama, because he doesn't have a picture of Yama. Das Einzige, was wir tun konnten, war ihm einfach Bilder von Yama zeigen, denn er selbst hatte ja keine Bilder von ihr. And so Pastor Rob printed these pictures for me and we brought them to him. Und Pastor Rob hat einfach diese Bilder für mich ausgedruckt und so konnten wir ihm diese Bilder geben. The boy on the left is her brother. Und dieser Junge da auf der linken Seite ist ihr Bruder. We just sat there for about 2 hours and cried with each other. Wir saßen da einfach nur so 2 Stunden und wir haben einfach miteinander geweint. You know, he just said to me, she wasn't even sick. Er sagte einfach zu mir nur, sie war ja nicht mal krank. The father had no idea why she died. Der Vater hatte keine Ahnung, warum sie gestorben ist. Her head hurt. Plötzlich sperrt sie ihr Kopf. They rushed her to the hospital. Sie haben sie ganz schnell hingefahren zum Spital. And she died on the way in the father's hands. Aber sie starb dann auf dem Weg dorthin in den Händen oder in den Armen des Vaters. You know, nothing can take that time that I had with Yama away. Aber nichts kann diese Zeit wegnehmen, die ich da mit der Yama erlebt habe. Niemand. It is part of our eternity. Das ist einfach ein Teil unserer Ewigkeit. The reason I'm telling you is because that's what it means to love Liberia. Und der Grund, warum ich euch das sage, ist, das ist das, was es bedeutet, Liberia zu lieben. Even though it hurts. Selbst wenn es vielleicht schmerzen mag. It was worth every second. Es war jede Sekunde wert. And to have those kind of relationships with those people. Einfach diese Art von Beziehung mit diesen Menschen erleben zu können, is what I want to live for. Das ist es, warum ich leben möchte. I know that there is a huge portion of us which really love Liberia. Und ich weiß, dass es einfach einen großen Teil von uns gibt, der wirklich Liberia liebt. And the reason we are going so strong on this, Pastor Rabbi, the whole team, is because we want to make it our life. Und warum wir das so betonen, was eine Bedeutung hat für uns als Team, für Pastor Rob, wir wollen das wirklich zu unserem Leben machen. And I just want to encourage you guys, just let's get behind this. Und ich möchte euch einfach ermutigen, bitte stellt euch da dahinter. Let's give everything we have. Lasst uns wirklich alles geben, was wir haben. Better to focus on one part of the world. Besser ist es, wenn wir uns auf einen Teil der Welt konzentrieren. And be really effective. Und dort wirklich wirksam sind. Than to send two missionaries to every country of the world. Als wenn wir da irgendwo ein, zwei Missionare überall irgendwo hinsenden in die ganze Welt. So, yeah, that's it for me. Yeah, nobody knows why she died. Niemand weiß, warum sie starb. You can only speculate. Man kann nur spekulieren. But there are satanic forces at work. Vielleicht sind das einfach jetzt die satanischen Kräfte gewesen. You can only speculate. Aber es ist eine Spekulation. There's no reason for her to die. Es gab keinen Grund, warum sie hätte sterben müssen. It sends out a very strong message to pray. Aber das sendet eine sehr starke Botschaft zu beten. To pray. Zu beten. Because there are forces that are opposing. Denn es gibt da einfach Kräfte oder Mächte, die sich dem entgegenstellen. Okay, we're going to move along a little bit. I'll just show you a little bit from what they were doing in Malawi. Ich zeige euch noch ein bisschen, was wir in Malawi gemacht haben, was wir dort machen. Now, the next morning we did, everybody started ministering to the kids. Am nächsten Morgen haben alle angefangen, über diesen Kindern zu dienen, sie zu lieben, sie aufzubauen. Our Sunday school, our kids zone, had made pictures to hand out to the kids. Unsere Sonntagsschule dort hat Bilder gemacht, die da mitgeschickt wurden. So they were handing out. Haben wir dann diese Bilder Izzy ausgeteilt. And Audrey were handing these things out. Die Izzy und die Audrey haben sie ausgeteilt. And then they gave out pens so that they could write pictures back to our kids. Dann haben sie dann auch Stifte ausgeteilt, auf dass sie einfach Bilder malen könnten, um sie unseren Kindern zu schicken. And all the kids got candy. Und alle Kinder haben dann auch ein bisschen Süßigkeiten bekommen. All got their pictures taken. Und wir haben dann Bilder von ihnen gemacht. We had a lot of fun. And then we left. Und dann sind wir gefahren. And then from there we went to a place called Borkaza. Dann sind wir weitergefahren an einen Ort namens Borkaza. Before we had left, the chief of the village gave me a really special thing I can show you next week. Und bevor wir gefahren sind, hat der Dorfälteste uns noch ein spezielles Geschenk überreicht. One little thing, a little miracle that happened. Geschah auch ein kleines Wunder. Was on the way up to Malawi. Das war auf dem Weg hinauf nach Malawi. Remember the dog that we had last week? Wir hatten einen Hund. Her name is Kissy. Der Name war Kissy. A German Shepherd that we took with us. Ein deutscher Schäferhund. And it's now Dennis's dog. Und jetzt ist der Hund von Dennis. And they renamed her Ginger. Und sie haben sie in Ginger umgetauft. And as we were walking up with like 30 people up to Malawi, und während wir darauf liefen, Dennis, auf den Hügel von Malawi, Dennis let her go and she was just walking with the people. Ließ Dennis sie einfach laufen und sie ging einfach mit den Leuten mit. But she was walking quicker and she, so we thought she was in the village. Und sie ging aber schneller und so dachten wir, dass sie da im Dorf schon angekommen sei. We got to the village, she wasn't there. Aber dann war sie nicht im Dorf. She was lost in the jungle. Jetzt er irgendwie im Dschungel verloren. It was like, wow, we just lost the dog. Mann, wir haben gerade den Hund verloren. So Rob and Zach, they went down with Dennis and others to look for her. Und so sind Rob und Zach sind dann losgegangen mit ein paar anderen, um nach ihr zu schauen. We had six walkie-talkies. Und wir hatten da drei walkie-talkies. So we could keep in touch. Sodass wir immer im Kontakt bleiben können. It was like the best idea. That was Rob's idea. Das war Rob's Idee. The best idea. So mit Funkgeräten das zu machen. So they went down. It was getting dark. Sie gingen runter. Es wurde langsam dunkel. I called down Rob, so we haven't found her yet. Ich habe dann sie angerufen unten und er sagte nur, na, wir haben sie noch nicht gefunden. Rob got on his knees. Rob ging auf die Knie. On the path and he prayed. Auf dem Pfad dort drauf. For a miracle. Und er hat einfach um ein Wunder gebeten. She could have been 10 kilometers away. Sie hätte jetzt inzwischen schon 10 Kilometer weit weg sein können. And already been killed by hunters. Oder vielleicht hat sie einen Jäger irgendwie umgebracht. So we got the team together up top. Und wir haben das Team versammelt oben. And we started to pray. Und wir haben angefangen zu beten. And God just gave Rob wisdom. Und Gott gab Rob einfach Weisheit. To have everybody stop calling her. Also dass jeder aufhörte, einfach sie zu rufen. And that he would only call her. Dass nur er sie rufen würde. We kind of figured out where she got lost. Und wir haben irgendwo so uns noch eine Vorstellung gehabt, wo sie vielleicht verloren gegangen war. He was calling her for half an hour. Und dann rief er sie einfach so für eine and halbe then Stunde. At that time I called and I said, he said we can't find her. It seems hopeless. Kam der Moment, wo er sagte, schau, es scheint so, dass wir sie nicht finden können. Das ist hoffnungslos. So we prayed up top. Und wir haben oben gebetet. Then a few minutes later. Und ein paar Minuten später. She comes walking out to Zach, right? Kam sie heraus und sie läuft zum Zach. And it was like unbelievable. Das we war had her back. Unglaublich. Little miracle. Ein so we were all Wunder. Happy. Okay, we went from Malawi. down to Burkisa. Von dort sind wir weiter nach Burkisa. And that's toward the Guinea border. Das befindet sich in der Richtung auf die Grenze zu Guinea. Now Burkisa wanted us to build a church for them. Und Burkisa wollte, dass wir für sie eine Gemeinde bauen. It's a Muslim community. Es ist eine Umgebung, die von Moslems geprägt ist. And the Muslims welcomed the church. Aber die Moslems haben die Gemeinde willkommen geheißen. And I don't want to show you all these videos because I showed them this morning and it was just too much. Ich möchte nicht alle Videos zeigen. Ich habe sie heute früh gezeigt. Das ist ein bisschen viel. But we've got video footage of the Muslim elders thanking us for coming. Da gibt es Videos davon, wie die muslimischen Ältesten uns einfach danken dafür, dass wir kommen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because they have gone to Konya. Denn sie sind nach Konya gegangen. And they have seen the development that the church has brought. Sie haben einfach gesehen, welche Entwicklung die Gemeinde dort gebracht hat. They have seen the freedom that the women experience. Sie haben einfach die Freiheit gesehen, die die Frauen dort erleben können. So the women pressure the elders. We want this. Frauen, einfach die Ältesten gedrängt und gesagt, wir wollen das. You have to let the church in, the Christians. Ihr müsst die Christen da zulassen und reinlassen. So the elders, they make these ceremonies and they welcome us. Und sie haben die Ältesten da Zeremonien veranstaltet, um uns willkommen zu heißen. And they gave us chickens and und sie haben uns Hühner gegeben. And later on, you'll see, I'll show you one ceremony where we get a goat. Und da gab es eine Zeremonie, wo wir eine Ziege geschenkt bekommen haben. Like the highest honor. Das ist die höchste Ehre, die so, man bekommen kann. We go to Burkisa. Und wir gehen nach Burkisa. And we unload and we're staying in a classroom. Wir laden das alles ab und dann sind wir dort in einem Klassenraum. My first thought was, this is not fair. We should be staying in the jungle like last time. Und das erste Gedanke war, na, das ist aber nicht fair. Wir sollten nicht im Dschungel eher sein, wie beim letzten Mal. This is too easy. Das wäre zu leicht. I should stay in the classroom. You guys should stay in the jungle. Ich bleibe in der Klasse, aber ihr müsst vielleicht mal ein bisschen Zeit im Dschungel verbringen. But we all stayed in the classroom together like one big. Na, wir waren alle gemeinsam in dem Klassenraum. And nobody was snoring except me. Und niemand hat geschnarcht außer mir. That night something special happened. An dieser Nacht ist etwas Besonderes passiert. At 5 o'clock Dennis said we're going further to Pasagisia. Um 5 Uhr sagte Dennis, wir werden weiterfahren nach Pasagisia. We're going to go visit the village where we're going to build the second church. Wir werden das Dorf besuchen, wo wir das zweite Kirchengebäude aufbauen. Now up to this time we were only building one church. Soweit war es nur, dass wir eine Gemeinde gebaut haben. But the elders, the women of Pasagisia had heard that there was a church being built in Burkisa. Aber die Frauen von Pasagisia hatten gehört, dass da eine Gemeinde gebaut wird, ein Kirchengebäude in Pasagisia. Pasagisia is not Muslim. Pasagisia ist nicht muslimisch. It's animist. Das sind da animistische Religionen. It's the second strongest village, satanic village in that area. Und das ist das Dorf in diesem Gebiet, was am zweitstärksten beeinflusst ist durch satanische Kräfte. Dennis didn't tell us till afterwards because he didn't want us to be nervous. Dennis hat uns das nicht erzählt bis nachhinein, weil er nicht wollte, dass wir irgendwie dadurch beeinträchtigt werden. Festus was my roommate up in Malawi. Festus war mein Zimmer. And he did not want to sleep with the window open. Und er wollte nicht mit dem offenen Fenster schlafen. I had to argue with him. I said, Festus, we're going to die of heat. He says, I don't care. Lock. Ich sagte ihm, hey, wir werden hier einfach ersticken in dieser Hitze. He said, mir ist egal. Lock zu. The window. Fenster bleibt zu, sagte nur. We didn't lock the window. Wir haben es nicht zugemacht. So we go to Pasagisia. Jetzt gehen wir nach Pasagisia. Dennis takes us to the outskirts of the village. Dennis bringt uns da hin an den Rand des Dorfes dort. If you look on the map, you see that the road goes to Pasagisia, but it doesn't go further. Wenn du dir da die Karte anschaust, kannst du sehen, dass die Straße hinführt zu Pasagisia, aber nicht mehr weitergeht. But they are now the village people are building the road to Guinea. Aber die Leute in dem Dorf, die bauen jetzt praktisch die Straße weiter nach Guinea. So Dennis takes us there and there's another I have this incredible wow moment. Okay. Dennis nimmt uns dort halt mit. Und da gibt es einen weiteren echten. It's called prayer toward Guinea. Das gibt also einen Aha-Effekt oder einen Wow-Effekt. Gebet hin nach Guinea. Watch this. Schau mal, was da passiert. You know what I want us to do? I want us to stretch our hands towards the Republic of Guinea. Streckt eure Hände aus. In die Richtung von Guinea. I mean, Liberia is far, far better when it comes to spirituality, Christianity, compared to Guinea. I mean, I'm talking about like 75% ahead of them. So, and those that are sinning very people that God, Jesus died for. So as we stretch our hands, I just want each one of us not one upon the other simultaneously. Let's just pray and invoke the power of God, the Spirit of God, to fall afresh on those people on our side. That God's word will take root there, that any after our place it will launch into other countries and our border and unity. So let's open our mouths and pray. God, we stretch for our hands without asking the power of the Spirit to draw out of our hearts. Guinea has 8 million people. Also Guinea hat 8 Millionen Leute. It's 85% Muslim. 85% davon sind Muslime. These Muslims are not aggressive. Aber diese Muslims sind nicht aggressiv. These Muslims are asking us to come. Sie bitten uns förmlich zu kommen. This is just an unbelievable phenomenon. Es ist einfach ein ganz unglaubliches Phänomen. Because their situation is so desperate that they see that wherever Christianity is coming, there's development, freedom, progress. Ihre Situation ist so verzweifelt und gleichzeitig sehen sie, wo auch immer das Christentum hinkommt, they're, dass da einfach Fortschritte gemacht werden, einfach Wohlstand entsteht. These elders asked us to come. Aber diese Ältesten haben uns gebeten zu kommen. So we started two buildings. Und sie haben dann angefangen, zwei Gebäude zu bauen. I want to show you one clip. Ich möchte euch da einen Clip zeigen. This is in the town hall of Pasargisia. Das ist jetzt im gewissermaßen Rathaus in Pasargisia. Okay. This ceremony is to welcome us into the village. Das ist eine Zeremonie, die stattfindet, um uns in dem Dorf willkommen zu heißen. These people are all animists. Und diese Leute sind eigentlich alle Animisten. We're all in the secret society. Sind in geheimen Gesellschaften. This is the chief right there. Da ist aber der Chef jetzt, der Häuptling. And he's welcoming us. Aber er heißt uns willkommen. And putting on a ceremony. Und so findet jetzt eine spezielle Zeremonie für uns statt. You get the idea. Okay. Also habt ihr eine Vorstellung bekommen, wie das da abläuft. Izzy, you want to come up now? This village has 4,500 people. Dieses Dorf beinhaltet 4,500 Einwohner. And this is where we did a lot of work with the kids. Und da haben wir sehr viel mit den Kindern gearbeitet. I mean, you are just seeing 1%, less than 1% of what went on. Ihr habt also weniger als 1% von dem gesehen können, was da wirklich alles geschehen ist. Okay, für mich war es auch eine super Erfahrung. For me, it was really a great experience. Ich hab nicht ganz gewusst, worüber ich erzählen soll, weil es eh alles, jeder wird etwas erzählen von Liberia. And I really wasn't sure what to share about because everybody wants to share something about Liberia. Also habe ich nachgedacht, was hat mich am meisten beeinflusst. And I thought about what influenced me the most. Und das waren eigentlich die Menschen dort. And it was the people there. Und besonders zwei, die auch auf dem Team waren. And especially two that were on the team. Die eine Person heißt Yasa. The one is Yasa. Sie ist eine Krankenschwester. She's a nurse. Und sie ist circa 50 Jahre alt. She's about 50 years old. Sie betreut Patienten dort umsonst. And she takes care of patients there for free. Und jede Person, die du triffst, dort hat eine unglaubliche Geschichte. And every person that you meet there has an unbelievable story. Und ihre ist, dass ihr Sohn, der war 32, er ist gestorben. And her story is, she had a son, he was 32, and he died. In ihren Armen. In her arms. An Hepatitis. From Hepatitis. Und die Yasser beeindruckt mich einfach, weil sie ist so ein fröhlicher Mensch. And she was so incredible for me. She was such a happy person. Man kann sich nicht vorstellen, wie sie das verarbeiten konnte. And you can't imagine how she could handle this, go through this. Und nur ein Jahr, nachdem ihr Sohn gestorben ist, and a year after her son died, hat sie drei weitere Familienmitglieder verloren. She lost three more family members. Und ihre Freunde in Afrika, also ihre Freunde, and her friends in Africa, sie haben einfach gesagt, hör auf zum Weinen, weil wir haben alle viele Familienmitglieder im Krieg verloren. They said to her, oh, stop crying. We all lost a lot of people in the war, a lot of family. Also hat sie es einfach Gott gegeben und er hat ihr das weggenommen. And so she just gave it to God and he took it away. Und jetzt ist sie wirklich so ein lebensfroher Mensch und sie kann ihre Liebe weitergeben. And she's such a happy person and she just gives her love to others. Und für mich ist sie eine Heldin des Glaubens. And for me she's a hero of the faith. Und eine zweite Person? And the second person? Das ist Winston. Is Winston. Er ist wirklich cool. He's really cool. Er ist 37 Jahre. He's 37 years old. Und sein Beruf? And his job? Ist einfach mit seinem Moped. Is to go around on his moped. Er fährt durch ganz Liberia mit einem Beamer. He goes through all of Liberia with a projector. Und er zeigt in jedem Dorf den Jesusfilm. And he goes to the villages and he shows the Jesus film. Er hat nur zwei sets of clothing. He only has two sets of clothes. Also er hat nicht viel zum Anziehen und er arbeitet eigentlich nur, damit er was zum Essen bekommt. He works just so that he can have enough to eat. Und vielleicht könnte er einen anderen Job haben, aber er möchte einfach die Botschaft weiter verbreiten. And maybe he could have another kind of job, but he just wants to tell people the good news. Und er hat gesagt, er würde diesen Job nie aufgeben. And he says he would never give up this job, this work. Obwohl er irrsinnig starke Gelenkschmerzen hat. Although he has really terrible pain in his joints. Weil die Straßen nicht asphaltiert sind und because, er mit dem Moped immer unterwegs ist. Because the streets are not paved and he's always going around on his moped. Und er ist auch ein Held des Glaubens für mich. And he's also a hero of the faith. Und ich möchte nur, dass wir uns bewusst sind. And I really want us to be aware. In was für einem Land wir leben. In what kind of a country we live in. Wir haben so viel Frieden. We have so much peace. Und die Leute dort, fast alle von denen, die wir kennengelernt haben, haben den Krieg miterlebt. And the people there, everybody that we were in contact with, have in some way experienced the war. Und das ist für uns unvorstellbar. For us, it's really unimaginable. Aber ein guter Vers, but a good verse, der vielleicht da dazu passt, ist von Psalm 120. Is from Psalm 120. Auf Englisch ist er besser, aber ich habe nur die deutsche Bibel. Da steht: Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. And it says, my soul has lived long with those who hate peace. Ich will nur Frieden. I only want peace. Aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. But when I speak, they are for war. Die Menschen, die dort wohnen, die wollen einfach nur Frieden. And the people who live there, they just want peace. Und wir haben das. And we have peace. Also wir können wirklich uns gesegnet fühlen. We can really feel blessed. Thank you. That's great. Okay, Mickey, can you come up? Everybody was such great team members. Just alle so großartige Teammitglieder. Rob was logistics man. And Rob hat einfach für die Logistik gesorgt. And he was like my right hand. Und er war meine rechte Hand. If anyone asked me a question, I said talk to Rob. Und wenn jemand mich eine Frage gestellt hat, dann habe ich gesagt, sprich mit Rob. You did a fantastic job. Das ist einfach fantastisch geregelt. Awesome. Danke. We never had problems on the team. Wir hatten überhaupt keine Probleme im Team. We had our values. Wir hatten einfach unsere Werte. And people were speaking them. Und Leute haben einfach danach gehandelt. And Dennis said, I have never worked with a team like this before. Und Dennis sagt, ich habe noch nie mit einem Team gearbeitet, was einfach so eins war. Mickey was a part of that team. Und Mickey war auch ein Teil dieses Teams. Eine von meinen Hauptaufgaben neben Kids Ministry. One of my jobs besides working with the kids. Wir haben auch bei der Baustelle mitgeholfen. I also did construction. War eben auch Teil dieses Medical Clinic. To be part of the medical clinic. Das haben wir dreimal gemacht. We did it three times. Zweimal in Pasargisia. Twice in Pasargisia. Und einmal in diesem kleinen Dorf Wakazu. And one time in Wakazu. Das liegt eben zwischen Bokesa, wo wir geschlafen haben, und Pasargisia. And that's right in between the two villages. Und zwar hat das Ganze immer so funktioniert: Wir haben unsere Sachen aufgebaut auf einem Tisch meistens. We set up everything on a table. Wir hatten eine große Box mit Medikamenten mit. We had a big box of medicine. Und Yasa, die Krankenschwester, die Izzy vorher kurz vorgestellt hat. And Yasa, the nurse that you saw. Und before. Festus waren meistens in einem Raum. And Festus were in one room. Und die Kranken gingen rein zu ihnen. And the sick went into them. Festus hat immer stichwortartig die Krankengeschichte mitgeschrieben. And Festus always wrote down their condition. Und Yasser hat dann auf einen Zettel draufgeschrieben, was sie an Medikamenten bekommen. And Yasser wrote down on a piece of paper what kind of medicine they would get. Venja, die Frau, die ihr mit mir gesehen habt am Tisch. And then you saw the woman that was with me at the table. Unsere Aufgabe war es einfach dann die Medikamente richtig zu dosieren. Our job was to give the medicine out in the right dosage. Also draufzuschreiben, wann sie zu nehmen haben. To tell them when to take it. Für kleine Kinder mussten wir manchmal Tabletten vierteln. And for small children, we would have to cut the tablets in quarters. Dann hatten wir noch meistens einen von den Leuten, die selber krank waren, aber auch zu dieser Klinik kamen. And then we also had people who were sick themselves and came to the clinic. Der uns geholfen hat, einfach das verständlich zu machen oder zu übersetzen, was wir ihnen gesagt haben. They were also sick, but they were translating for us. Und die Leute, die kamen, obwohl sie vielleicht Fieber hatten. People came even though they had fever. Durchfall. Diarrhea. Teilweise hatten sie Parasitenbefall. Some of them had parasites. Gingen 2-3 Stunden zu Fuß. And they walked 2 or 3 hours by foot. Damit sie untersucht werden können oder Medikamente bekommen. So that they could be checked and get medicine. Was mich am meisten bedrückt hat an Liberia ist. And what really impressed me about Liberia. Die Stärke dieses Volkes. Is the strength of the people. Weil nachdem sie diese 2 Stunden gegangen sind, because after they walked these 2 hours, sind sie 8 Stunden lang auf unbequemen Holzbänken gesessen. They sat for 8 hours on uncomfortable benches. Dass sie eben noch Arznei bekommen. So that they would get medicine. Und wenn die Sonne schon, also es schon dunkel geworden ist, and when it got dark, sind sie dieselbe Strecke wieder zurückgegangen, egal wie es ihnen gegangen ist dabei. They had to go back again 2 hours, and it didn't matter how they felt. Das Schöne dabei ist, and the great thing was, dass die Christen dort, dass sie genauso stark sind. That the Christians are just as strong. Isa hat vorher erzählt, dass Winston sehr starke Schmerzen in seinen Handgelenken hatte. Before you heard that Winston suffers with a joint pain. Und so ziemlich alle Leute haben dort gewisse Probleme, entweder mit dem Rücken, von der Arbeit auf der Baustelle. And people have problems, a lot of people have problems like back pain from working on the construction site. Oder eben auch in den Gelenken vom vielen Herumreisen. Or joint pain because of traveling so much. Aber trotzdem lieben sie ihre eigenen Leute so sehr. But still, they love their own people so much. Dass sie alles tun, um das Christentum dort weiter zu verbreiten. That they would do anything to bring Christianity to those unreached places. Das ist wirklich ein Privileg, mit diesen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. It was really a privilege to work with such people. Und zum Abschluss wollte ich nur sagen, and to end, I just want to say, der langfristige Plan ist, nach Guinea hineinzureichen. Our long-term plan is to go into Guinea. Und das zweite Mal, wie wir in Pasargisia diese Klinik gemacht haben, and the second time we did the medical clinic in Pasargisia, das war primär für die Menschen aus Guinea. That was primarily for the people from Guinea. Und an diesem Tag haben wir 145 Leute betreut. And on this day we took care of 154 people. Und mehr als die Hälfte oder 3/4 der Leute kamen extra aus Guinea herangereist. And more than half of them came from Guinea. Sie werden das nicht vergessen, dass extra Christen angereist sind, um ihnen zu helfen. And they will never forget that Christians came on purpose to help them, to serve them. On one of the days they served 287 patients. Es gab einen Tag, da haben sie 287 Patienten betreut. I got a call on the walkie-talkie from Rob. Dann gab es einen Anruf von Rob über das Funkgerät. And he said there's a kid that's really sick. Da gibt es einen kleinen das Kind, das ziemlich krank ist. He needs to go to the hospital. Der muss direkt ins Spital. But we'll have to pay for it. Aber wir müssen dafür zahlen. What do you want to do? Was wollt ihr machen? He said, let's take him. Wir haben gesagt, komm, wir nehmen ihn einfach. So we got the truck and Izzy and I. Wir sind mit dem Lastwagen gefahren, die Izzy und Rob und ich. And Winston, we rushed him to the Zorzor Hospital. Wir sind mit ihm gefahren, ganz schnell zum Zorzor Spital. We have the clip of when we got to the hospital. Und gibt es jetzt ein Video, das dort ankommt im Spital. This kid's from Guinea. The parents are from Guinea. Das Kind kommt aus Guinea. Die Eltern kommen aus Guinea. We left money to pay for. He might need an operation. Und wir haben gesagt, wir werden für ihn zahlen. Er braucht vielleicht eine Operation. These are swollen lymph nodes. Das sind geschwollene Lymphknoten. We don't know why. Wir wissen nicht warum. He's got them all over his body. Am ganzen Körper sind da diese geschwollenen Lymphknoten zu sehen. So he stayed in the hospital. Er ist dort im Spital geblieben. And we said to the doctor, you take care of him. Wir sagten dem Arzt, bitte kümmere dich um ihn. And our church will cover it. Unsere Gemeinde wird dafür die Kosten abdecken. This was our mission. Das ist unsere Mission. Our mission was to demonstrate the kindness and compassion of the Lord. Das ist unsere Mission, einfach die Freundlichkeit und das herzliche Mitgefühl des Herrn zu zeigen. The last big wow that I experienced. Das letzte große Wunder oder Wow-Erlebnis, das ich erlebt habe, ist folgendes. Was a letter from the elders. Ein Brief von den Ältesten. And this is not the end, but they write this. Sie haben folgendes geschrieben. Dear Sir, Madam. Lieber Herr. We wish to extend our heart's thanks and appreciation. Wir wollen einfach unsere Dankbarkeit und unsere Wertschätzung euch gegenüber besonders ausdrücken. And they go on to say. Und sie sagen. For the short time. In dieser kurzen Zeit. You've been here. Die ihr hier wart. Our community has improved beyond imagination. Hat sich unsere Dorfgemeinschaft, unsere Umgebung in einer Weise verwandelt, das können wir uns gar nicht vorstellen. I just want to show you one clip. Ich möchte euch ein Video zeigen. It's Pasagisia. It's Pasagisia. You have to see this clip. The elders of Pasagisia. Sind die Ältesten von Pasagisia? The commissioner of Guinea came down. Der Governor. Der Governor von Südguinea kam. To extend appreciation to us. Um einfach seine Wertschätzung uns gegenüber auszudrücken. And an invitation to Guinea. Und er gab uns eine Einladung nach Guinea. Unbelievable. Es ist einfach unfassbar. The chief from across the border came and extended appreciation. Und auch der Stammesfürst von der anderen Seite der Grenze kam. This is the chief from Guinea. Das ist der Häuptling. I'm going to close now. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. But in the second letter, it's a letter of request. In dem zweiten Brief, das ist eine Bitte enthalten. One of the things they want us to do is build a mission center there. Etwas, was sie möchten, ist, dass wir dort ein Missionszentrum aufbauen. And a medical facility. Und ein medizinisches Zentrum auch. And they are asking us as a church, CEG. Und sie bitten uns als Gemeinde, als CEG, to adopt Pasagisia as our village. Dass wir Pasagisia als unser Dorf adoptieren. This is the gateway to Guinea. Das ist einfach das Tor auch hinein nach Guinea. I just gave you a little picture real quick again. Noch einmal, ich habe euch da einfach ein kleines Bild gegeben. Malawi sits as a jewel on a mountain. Malawi sitzt wie ein Juwele praktisch oben auf dem Hügel. Pasagisia knows Malawi. Pasagisia kennt Malawi. For just a few, about $1,500. €1,500. We're going to help Malawi take their rice and produce a rice mill. Ist es möglich, dass die Leute in Malawi einfach eine Reismühle bekommen? Festus is working out the details, the packaging. Und der Festus wird all die Details dazu klären. These people are working for $2 a day. Diese Leute arbeiten für $2 am Tag. They can't get out of it. Sie kommen aus diesem Kreislauf nicht we raus. We are going to help them. Wir werden ihnen helfen. Bring their agricultural production way up. Die agrikulturelle Produktion einfach erheblich zu erhöhen. We are starting with Malawi. Die Landwirtschaft. Und wir beginnen mit Malawi. We are going to help Konya. Dann wird es weitergehen in Konya. With their rabbits, with their pigs. Dort gibt es Hasen, da gibt es Schweine. With their fishery. Fischzucht. Festus has more ideas than we can implement. Festus hat mehr Ideen, als wir es nur irgendwie vorstellen können. He is a scientist. Ja, das ist seine Wissenschaft. Everything that happens in Malawi and Konya is going to spread. Alles, was in Malawi und Konya passiert, kann sich von dort ausbreiten. This medical center, dieses medizinische Zentrum, could not take more than 15,000 or 20,000 euros to build. Das würde nicht mehr als 20,000-30,000 Euro kosten. And it will be a Christian medical center. Und es wäre ein christliches medizinisches Zentrum. And it will be on the gateway to Guinea. Und damit sind wir einfach auf dem Tor nach Guinea. And we are right smack in the middle of it. Und dort sind wir genau inmitten. It's just an unfathomable opportunity. Es ist einfach eine unfassbare, unbegreifliche Gelegenheit. To help not just thousands of people. Dass wir nicht nur Tausende von Menschen helfen. But we're talking millions of people. Aber wir sprechen von Millionen. And you are a part of it. Und ihr seid ein Teil davon. Your prayers. Eure Gebete. Your giving. Euer Geben. Your tithe. Euer Zehnte. These people are looking to the church in Austria. Diese Menschen schauen hin auf diese Gemeinde in Österreich. I did a session with 28 pastors. Ich habe da ein Treffen gehabt mit 28 Pastoren. They are pastors for 1 year. Sie sind da Pastoren für ein Jahr. I was so in my element. Ich war so in meinem Element. It was incredible. Es war einfach unglaublich. I gave the second session to Festus. Ich habe die zweite Gespräch mit dem Festus gegeben. He blew me away. He blew them away. Das ist einfach über alles hinausgegangen, was ich mir vorstellen kann. He was talking so fast about what they could do. After I said, Festus, was? Who are you? Wer bist du? I said, I didn't know you were a scientist. Ich habe nicht gewusst, dass du Wissenschaftler bist. I'm like afraid to be in your presence. Ich habe irgendwie Angst in der Gegenwart. I mean, he was like Einstein. Wie Einstein. It was unbelievable. He knew everything. He knew the elements in their trees. Er hat alles gewusst da. He's going to help them. He's going to help them export and market their palm oil. Und ihr Palmöl vermarkten. He took nuts down from Malawi that are only found in Malawi. Die man nur in Malawi finden kann. They're in his laboratory now. He's going to work on them. Bei sich im Labor, er wird sie untersuchen. And this is going to spread right into Guinea. Und das wird hineingehen nach Guinea. And we are right on the edge. Und wir sind direkt an der Kante. I would like to see our church make 4 trips a year there. Ich möchte, dass wir da 4-mal im Jahr dorthin fahren. I want to go back in May with Mary. Ich möchte auch hin mit Mary im Mai. And because I think we're gonna, I'm looking for sponsors from outside the church. Und wir werden auch schauen, dass wir Sponsoren finden außerhalb der Gemeinde. Before my next trip, we'll already be laying out possibilities for the medical center. Für den nächsten Trip werden wir schon anfangen, da Pläne zu machen für das medizinische Zentrum. Anything that you know, we can use there. Anything. Alles, was ihr irgendwie wisst, wir können das dort verwenden. So I'm believing that many of us will be making trips there. Ich glaube, dass viele von uns einfach dorthin reisen werden. So I'm going to close with that. Und ich möchte damit abschließen. Thank you for listening. Dankeschön fürs Zuhören. Ephesians 3:20. Epheser 3:20. God who works in us. Gott wirkt in uns. Works super abundantly. So viel über drüber hinaus und mehr. More than we could ever dare ask or think. Als wir es je wagen könnten, zu erbitten oder zu erdenken. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. Totally humbled. Total demütig. By such an opportunity to help people. Gedemütigt von so einer unglaublichen Gelegenheit. And these people are so such dear people. Und das sind einfach so liebe Menschen. We're hard working. Sehr hart arbeiten. People who live from the heart. Die aus ganzem Herzen leben. Dedicated. Ganz hingegeben. Sacrificing. Aufopfernd. And we pray. Und wir bitten. Pray for Malawi today. Wir bitten für Malawi. Protect the believers from the satanic society. Bitte bewahre die Gläubigen dort vor der satanischen Gesellschaft. Pray for Pasagisia. In Pasagisia. That little group of believers, maybe 7 or 8. Diese kleine Gruppe von Gläubigen, vielleicht 7, 8. In this village of 4,500. In diesem Dorf von 4,500. We pray for an explosion, for a revival. Wir bitten für eine Erweckung dort. We pray that each one in our church would recognize their significance. Wir bitten darum, dass jeder einzelne unserer Gemeinde seine Bedeutung erkennt. In the bigger picture. In diesem größeren Bild. That is, our church is strong. Wenn unsere Gemeinde ist stark, we can help others. Dann können wir auch andere helfen. Maybe you're here tonight and you've never received Jesus. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast nie Jesus empfangen. Pray with me. Bete mit mir. Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Who died on the cross. Der am Kreuz starb. Was buried. Begraben wurde. Rose from the dead. Von dem Toten auferstanden. And is alive today. Und er jetzt lebt. And he loves you very much. Und er liebt dich. God forgive me. Gott, give me a new life. Gib mir ein neues Leben. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Amen.